Kein Showdown, keine Zerreißprobe, keine Flügelkämpfe. Nach dem wochenlangen Ringen um ein einheitliches Erscheinungsbild, um den Kurs der Partei und den Führungsstil Oskar Lafontaines waren die parteiinternen Kontroversen in Berlin wie weggeblasen. Mit ihrem breiten Votum für das Wahlprogramm bei nur 7 Gegenstimmen haben die rund 500 Delegierten der Parteiführung den Rücken gestärkt. Erleichtert, resümierte Parteichef Lothar Bisky. Ich muss alle enttäuschen, die hier eine Fleischerei erwartet haben, und auch zum Abendessen haben wir heute nicht Flügelragout, sondern ein Wahlprogramm. Auf einen Machtkampf ließen es weder der linke Flügel noch die Realpolitiker der Partei ankommen. Nach Parteiaustritten und harscher Kritik aus Kreisen der Pragmatiker waren die beiden Tage in Berlin nicht geprägt von zugespitzter Kontroverse, geschweige denn von existenziellem Streit. Aus Sicht des Thüringer Spitzenkandidaten Bodo Ramelow, der zu den Realpolitikern gehört, ist deutlich geworden, dass die Partei zusammensteht. Immer dann, wenn es um die Grundlagen geht, müssen wir nach außen deutlich machen, dass wir uns an bestimmte Sachen in der Gesellschaft nicht gewöhnen wollen. Armut ist für uns ein Thema, das wir immer auf die Tagesordnung setzen. Militäreinsätze werden wir uns nicht daran gewöhnen. Das sind Dinge, da wollen wir radikal in der Fantasie sein, radikal in der Analyse, aber in der Alltagstauglichkeit jeden Tag praktische Schritte machen, die die Verbesserung für Menschen praktisch nachvollziehbar macht. Einen Mindestlohn von 10 Euro, die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze auf 500 Euro. Mit diesen Forderungen will die Linkspartei um Wählerstimmen werben. Ein Investitionsprogramm in Höhe von 200 Milliarden Euro soll 2 Millionen Arbeitsplätze bringen. Finanziert werden soll dies über neue und höhere Steuern auf Vermögen und Börsenumsätze. Außenpolitisch will sich die Linke als Antikriegspartei profilieren. Mit Gregor Gysi und Oskar Lafontaine als Spitzenkandidaten wollen die Genossen in den Wahlkampf ziehen, aber, so Parteichef Bisky, auf das Engagement aller komme es an. Wir alle müssen jetzt den Schlussstrich ziehen unter die Debatten. Wir alle haben jetzt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dieses Land sozialer zu gestalten. Wir haben uns warm gelaufen, ab in den Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen. 10 plus X bleibe ich dabei. Selbst das Institut, das ja unseren Absturz vorausgesagt hat, Forsa, hat uns wieder bei 11%. Also Sie sehen, wir sind Realisten. Trotz der Enttäuschung bei der Europawahl und obwohl derzeit laut Umfragen die Liberalen am stärksten von der Wirtschaftskrise profitieren, hält Partei- und Fraktionschef Oskar Lafontaine an dem selbstbewussten Ziel für die Bundestagswahl fest. Für eine Koalition mit den Sozialdemokraten sieht er derzeit allerdings keine Perspektive. Zu unterschiedlich seien die Positionen in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Verteidigungspolitik. Diese Differenzen zu überwinden, so Lafontaine, sei Sache der anderen.